Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 4 Minuten sind wir hier im Radio unter uns und dann gibt's das WDR-Fernsehen, die schalten sich dann zu. Schön, dass ihr da seid. Offene Show heute Nacht, 0800 5678 111. Wenn ihr mich anrufen wollt, egal zu welchem Thema, dann diese Nummer wählen. Oder auch faxen unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Marco. Hallo Marco. Hallo Jürgen, guten Abend. 19 Jahre alt. Ja, noch. Noch. Wir sind ja alle immer noch so alt, wie wir uns gerade nennen. Ja, das ist, glaube ich, das große Problem. Um was geht's? Um dein Alter? Ach Gott, nee. Ich dachte, du hast Probleme, damit älter zu werden. Nee, also das wäre ja schrecklich, wenn ich das mit 19 schon. Schon 19 Jahre alt. Na schon. Ist Also ich fange direkt mal an. Bitte. Und zwar, also erstmal muss ich sagen, es ist erstmal Wahnsinn, weil ich lese gerade das letzte Buch von dir. Das habe ich nämlich jetzt neulich erst im Internet ersteigert. Ja. Und jetzt habe ich es einfach mal versucht und hat sofort geklappt. Das ist löblich. Ja, also es geht um Folgendes. Also ich hatte das letztens mal von dir gehört, ich weiß aber gar nicht, wo ich es gesehen habe, dass du damals auch in der FDP und bei den jungen Liberalen aktiv warst. Oh, das ist sehr lange her. Ja, schon. Gut, aber bei mir ist es jetzt gerade aktuell. Ja. Und mach das jetzt schon seit also ziemlich genau 4 Jahren. Ja. Und gut, du liest ja auch Zeitung, wie ich in dem Buch gelesen habe. Manchmal, nicht oft, aber manchmal. Ja, und ich war am Sonntag ja auch in Düsseldorf bei unserem Landesparteitag. Ah ja. Und ja, muss die ganze Sache jetzt noch ein bisschen mitmachen und mit Möllemann und so weiter und komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Bist du dafür, dass Möllemann raus soll? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Tja, also man kann natürlich darüber philosophieren, die Vorstellung ist wirklich wahnsinnig, dass jemand mit Millionen im Koffer rumläuft, aber ich bin trotzdem der Meinung, wir können uns das einfach nicht erlauben, diesen Mann rauszuschmeißen. Warum nicht? Tja, erstmal hat er viel für uns getan, ich weiß, es ist ein Totschlagargument, aber gerade so im Hinblick auf die kommenden Wahlen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, brauchen wir jemanden, der uns hier so ein bisschen unterstützt und das kann von Westerwelle nicht geleistet werden. Er hat ja das höchste Ergebnis bei der Bundestagswahl hier in NRW eingefahren, ne? Richtig, genau, richtig. Ja. Zum einen auch das, aber wir brauchen ihn einfach für einen Wahlkampf, weil wir haben einfach das Spitzenpersonal nicht und Andreas Pinkwart, unser neuer Landesvorsitzender. Ich weiß nicht, träumt das nicht so ganz zu. Was ist deine Prognose? Ich meine, es sieht ja so, was man so liest in den Zeitungen, nicht so rosig für ihn aus, ne? Ja, also wir stehen bei 4% und in Nordrhein-Westfalen bei 6-7% und Nee, ich meine die Prognose, ob nur Möllemann bleibt oder nicht bleibt. Achso, ja, gute Frage. Also ist ein langwieriges Verfahren, dauert 1,5 Jahre das Ganze, kann man so sagen, aber ich glaube letztendlich wird er drin bleiben. Mhm. Wenn er raus sollte, ja. Und er, was ja immer wieder so im Gespräch ist, eine neue Partei gründen würde, ja. Würdest du ihm folgen? Ich persönlich nicht. Weil ich der Meinung, also viele andere, ich habe mit unheimlich vielen Parteifreunden gesprochen, die wechseln werden, die jetzt auch schon ausgetreten sind und dann nur darauf warten, dass er was Eigenes macht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich bin liberal. Dieses wäre schon eine Katastrophe für die FDP, glaube ich. Ja, sicher. Also es würde sehr viel absaugen, wegsaugen von der FDP. Ja klar, also konkret, wo ich jetzt herkomme, wir haben in unserem Verband knapp 50 Mitglieder, wir haben schon 10 verloren in den letzten paar Wochen. Mhm. Und dieser Trend, der setzt sich ja überall fort. Also das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte und ich hoffe, dass wir davon verschont bleiben. Also ich kann mir das nicht vorstellen und ich glaube, die Leute, die das jetzt machen, die sind dermaßen getrieben von einem Zerstörungswahn. Glaubst du denn, dass er, wenn er drin bleibt, nochmal eine Chance hat auf eine parteiinterne Karriere? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Also wir hatten dasselbe ja schon mal mit seinem Vorgänger, wo er der Nachfolger von seinem Vorgänger wurde. Ja, und ich kann mir da durchaus nochmal vorstellen. Also und einige wünschen sich das ja auch. Also ein Pro-Möllemann-Mann hatte ich jetzt hier bei mir. Immer noch, ja. Den Marco. Ja. Warum bist du in die FDP überhaupt eingetreten? Tja, das war eher eine Kurzschlusshandlung, wo ich mich damals so entschieden habe. Ja. Und ein bestes Programm und nette Leute und kannst nur jedem empfehlen. In diesem Sinne, Marco, danke für deinen Anruf und alles Gute. Ich freue mich, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke. Tschüss. Mach's gut, Jürgen. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Fernsehvorspann läuft und in ein paar Sekunden ist die Fernsehnation dann auch bei uns und wir warten einfach einen kleinen Moment noch. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Jetzt begrüße ich auch herzlich die Fernsehzuschauer. Wir haben im Radio schon angefangen, hier bei 1Live. Bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Freue mich auch, dass ihr da seid. Und wir haben wie immer heute am Mittwoch eine freie Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr faxt unter 0800 5678 110. Stefanie begrüße ich herzlich. Und Stefanie ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Stefanie. Um was geht's? Was ist dein Thema? Und zwar, ich habe heute meinen Vater beklaut. Du hast heute deinen Vater beklaut? Ja, genau. Zwar die Geschichte ist so, ich habe ziemlich viele Geldprobleme und stehe auch kurz davor vor der Obdachlosigkeit, weil ich habe 3 Monate meine Miete nicht gezahlt. Du lebst alleine schon in einer Wohnung? Ja, genau. Ja? Alleine. Und ich habe heute Abend meinen Vater besucht. Ich wusste, dass er also heute kam, also um 5:30, er hatte Spätschicht. Und daraufhin ist ganz zufällig, also habe ich das Geld gesehen. Also ich habe da schon öfters Geld geklaut, aber nicht so viel, also normalerweise. Und also du hast Geld bei ihm gesehen, in der Wohnung, irgendwo in einem Schubfach oder so, wo er das aufbewahrt? Nee, das lag da so ein bisschen, also man hatte schon gesehen, das Geld. Ja. Auf jeden Fall ist mein Vater dann wieder arbeiten gegangen und also die Lebensgefährtin von meinem Vater, die ist genauso alt wie ich und ich verstehe mich normalerweise eigentlich super gut mit denen und ich habe dann, also bin dann wieder mit denen weggegangen und später, also wusste ich, dass niemand da war und habe die Tür eingebrochen. Du hast die Tür sogar eingebrochen, also du hast keinen Schlüssel, sondern hast eingebrochen in die Wohnung deines Vaters. Genau, ich habe die Tür also dann mit einem Hüftschwung also aufgemacht. So einfach war die Tür aufzukriegen mit einem Hüftsprung? Ja, das ist eine normale Holztür und die Tür war noch nicht ganz also fest, also noch nicht, wir sind da gerade am Renovieren und die Tür ist nicht ganz fest. Und bist du eher so ein kräftiges Kaliber? Ja, genau. Die Stimme ist so zierlich, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Stefanie titscht mit ihrer Hüfte mal in die Tür und die Tür geht auf, aber du hast es geschafft. So, jetzt bist du reingegangen, wusstest, da lag das Geld. Ja, genau. Und ich habe da auch Essen geklaut und dann das Geld. Wie viel Geld waren das? Oder ist das? Also da waren 250 Euro und ich habe davon 150 Euro geklaut. Ja. Und Essen. Ja, und Essen, genau. Danach, später, also bin ich dann wieder zurück nach mir nach Hause gefahren. Ja, dann um 11 Uhr kam mein Vater mit der Lebensgefährtin und ich hatte viel Zeit gelassen, die Tür offen zu machen, weil ich musste das ganze Essen und das Geld verstecken, weil ich habe gesehen, dass es mein Vater war. Ja. Also hast du eine ganze Menge Essen mitgenommen, Lebensmittel? Ein bisschen, also nicht viel, aber es wäre sonst aufgefallen und habe dann den Rucksack mit dem Geld und so also aus dem Fenster geschmissen, damit er nicht kontrolliert. Und daraufhin meinte mein Vater dann so, also Stefanie, wo ist denn das Geld? Ich sagte, ich habe kein Geld, also ich habe kein Geld geklaut. Und er meinte so dann zu mir, ja doch, du hast das geklaut. Also für die war das klar, der Verdacht fiel gleich auf dich. Ja genau, weil ich die Einzige damit, die da war. Ja. Hat er dir das geglaubt, als du gesagt hast, nein, ich habe es nicht genommen? Nein, er hat es mir absolut nicht abgenommen. Und er also. Wie endete dann die Szene dann bei dir in der Wohnung? Wie endete die Szene bei dir in der Wohnung? Ja, genau. Und zwar sagte mein Vater dann zu mir, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann wirst du mich nicht mehr wiedersehen. Also bin ich nicht mehr seine Tochter. Und dann meinte er daraufhin, ja, wenn du dann auch Geld ausgegeben hast, ist egal, gib's mir trotzdem wieder. Ja, und ich hatte auch schon Geld ausgegeben. Ich hatte ein paar Schulden abgezahlt bei meinen Freunden. Und er ist dann gegangen. Ja, genau, er ist gegangen. Und das ist der Stand der Dinge jetzt auch. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil mir das total unangenehm ist. Wie viel Geld hast du denn schon ausgegeben von den 150 Euro, sagst du, hast du genommen? Ja, und 100 habe ich ausgegeben. 100 hast du schon ausgegeben? Für was hast du das ausgegeben? Schulden zu bezahlen oder auch für andere Sachen noch? Ja, also ich habe erstmal meinen Freund Geld wiedergegeben, den schuldete ich noch Geld und ich habe jedem dann eben so, wie viel Geld ich dann geschuldet hatte, ausgegeben. Also das Verhältnis zu deinem Vater, liegt dir viel daran? Ja, also ich habe mich normalerweise auch immer bis jetzt super gut mit meinem Vater verstanden, hatte auch ein super gutes Verhältnis. So, jetzt erzähl mir doch mal bitte, Stefanie, warum du mit deinen 19 Jahren schon in so einer Notlage bist, dass du deinen eigenen Vater, den du eigentlich gerne hast, beklauen musst. Ja, das, Was machst du? Bist du berufstätig? Nein, ich bin arbeitslos. Also ich hatte gearbeitet, also was gearbeitet, das war ein Lehrgang. Mhm. Den habe ich gemacht gehabt. Mhm. Und hast du einen Schulabschluss? Nee, gar nicht. Hast du auch nicht. Das heißt, du hängst den ganzen Tag zu Hause rum? Ja, genau. Und lebst von der Sozialhilfe? Nein, auch nicht. Das ist ja eben das. Also ich, es ist nicht so, dass ich nur bei meinem Vater klaue. Es ist auch so, dass ich bei meinen Freunden Geld klaue. Von was lebst du denn? Nur von dem Geklauten? Ja. Und wer zahlt die Wohnung? Keiner. Deshalb ist es ja so, dass ich beim Rausschmiss aus der Wohnung bin. Und ja. Weiß denn dein Vater um deine Situation, wie heikel das alles ist? Ja, das weiß er. Und warum kriegst du keine Sozialhilfe als Unterstützung erstmal, bis du wieder auf die Beine kommst? Das ist ja noch, das alles noch in Arbeit und das ist auch noch gar nicht so lange, dass das alles so ist. Also ich hatte noch bis zum 9. eine Arbeit und das ist ja jetzt alles in Arbeit. Wie sind denn die finanziellen Verhältnisse deines Vaters? Ist der auch eher arm oder geht es ihm ganz gut? Doch, den geht es eigentlich ganz gut. Und warum unterstützt der dich jetzt nicht? Ja, also ich bin nicht das einzigste Kind und er hat auch noch andere Kinder. Also meine Geschwister, und er muss sich noch viel kümmern. Und gut, aber du hast es ihm ja auch gar nicht richtig gesagt, ne, wie ich das jetzt verstanden habe, wie ernst die Lage ist, oder? Doch, er weiß das eigentlich. Er weiß auch, dass ich sehr viele Schulden habe. Und er hat auch, er meinte, ich bin 19 und ich kann das dann eben alles selber machen. So. Also mein Vater ist eher so, mit dem man eigentlich eher weniger reden kann. Also er zieht das ins Lächerliche auf. Wie hoch sind deine Schulden denn? Ja, so um die 7.000 Euro. 7.000 Euro? Ja. 7.000 Euro, das ist ja eine ganz saftige Stange Geld. Ja. In welchem Zeitraum hat sich das angesammelt? Innerhalb von einem Jahr. Also ich war davor in Heim und bin dann in ein sozialbetreutes Wohnen gegangen. Ich wurde dann 18, musste dort raus und habe auch schon mal auf der Straße gelebt. Gut, Stefanie, aber was hast du mit diesem vielen Geld gemacht? Ich hatte eine Hotelberechnung und... Sag nochmal, da war ein Störer in der Leitung. Ja. Ich hatte eine hohe Handyrechnung und Miete kommt dazu. Sind Drogen auch im Spiel? Nein, Drogen absolut nicht, nein. Also natürlich muss man, wenn es auch schwerfällt, wenn man schon so wenig Geld hat, aufs Handy verzichten. Ne? Müssen wir nicht diskutieren. Ja, das stimmt. Ne? Also da muss man allen Luxus runterschrauben. Aber jetzt mal zur aktuellen Situation. Ich finde, dass du so schnell wie möglich, nur jetzt heute Nacht wohl nicht mehr, dein Vater schläft wahrscheinlich schon, aber morgen zu ihm gehen solltest, alles gestehen solltest und ihm die 50 Euro, die du noch hast, zurückgeben solltest. Ja, ich würde das auch gerne machen, aber... Er hat dir ja quasi das Angebot auch gemacht. Er hat ja gesagt, gib mir das, was noch da ist, aber ich vermute mal, dass er einfach nur auch eine ehrliche Geste von dir sehen will. Ja, ich habe einfach sehr viel Respekt vor meinem Vater und habe auch Angst, dass das jetzt in die Brüche geht, wenn er weiß, dass ich das jetzt wirklich... Aber Stefanie, es geht hundertprozentig in die Brüche, wenn du jetzt schweigst, weil ihm ist das doch klar, dass du es warst. Und wahrscheinlich kennt er dich auch so gut, dass er vorhin gemerkt hat, dass du gelogen hast. Ich glaube, das wird den mehr beeindrucken, wenn du jetzt zu ihm gehst und sagst, pass auf, Papa, die Situation ist so und so, so wie du sie mir gerade auch geschildert hast. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Es tut mir irre leid, was ich gemacht habe. Ich gebe dir das Geld zurück und verspreche dir, wenn ich irgendwie wieder in die Pötte komme, dir den Rest auch auszuzahlen. Und vielleicht kann er dir ja auch bis Sozialhilfe und bis irgendwelche anderen Hilfsmaßnahmen greifen, dir doch noch ein bisschen unter die Arme packen. Aber ich glaube, dass du nur mit ehrlichen Worten jetzt da noch was retten kannst, auch in der Beziehung zu deinem Vater. Ich würde das ja schon gerne machen, aber er hatte mich früher oft geschlagen. Ich habe einfach auch Angst davor, dass er mich dann wieder schlägt oder so. Und ich sage jetzt mal ohne deinen Vater, ich kenne deinen Vater nicht, aber du hast ihn vorhin so beschrieben und auch das Zitat, was du von ihm gesagt hast, würde ich eher sagen, nein. Letztendlich hast du immer noch, ich sage das nochmal, die besseren Chancen, dass es ein einigermaßen gutes Verhältnis wieder wird zwischen dir und deinem Vater, wenn du mit offenen Karten spielst und ehrlich ihm gegenüber bist. Also ist mein ganz klarer Tipp, ohne Wenn und Aber. Und ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest, was deine gesamte Situation anbelangt. Denn die erscheint mir ja doch sehr, sehr merkwürdig und auch sehr erdrückend zu sein für dich. Vielleicht können wir dir noch ein paar Tipps geben, dass du wirklich eine bessere Existenzgrundlage auch wieder bekommst. Denn wenn die Obdachlosigkeit jetzt auch noch ansteht, was du gerade angedeutet hast, dann geht es ja immer weiter bergab und das darf ja nicht passieren. Ja, das stimmt. Du legst auf. Ja. Mein Psychologe, Peter heißt er, ruft dich an und dann kannst du mit ihm noch weiterreden, okay? Ja, danke. Stephanie, alles Gute und ruf den Papa morgen an und geh hin. Ja, mach weiter so, ne? Ja, okay. Tschüss, Stephanie. Tschüss. 0800 5678 111, freie Themennacht heute. Und an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema die Schattenseiten der Prostitution. Wollten wir eigentlich Gäste machen, wir haben es verschoben auf morgen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die im direkten oder auch im indirekten Umfeld der Prostitution gelebt haben, gearbeitet haben oder vielleicht auch zurzeit arbeiten und so aus dem Nähkästchen plaudern können und sagen hier, das sind die Schattenseiten, das ist das Schlimme, das kann es mit Menschen anrichten, diese Konsequenzen, diese negativen Konsequenzen kann es haben. Unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit Vanessa und Vanessa ist 20 Jahre alt. Morgen. Hallo Domian. Hallo Vanessa. Na? Dein Thema. Na? Na? Um was geht's denn? Es geht darum, ich hatte einen Unfall vor einem halben Jahr ungefähr, am 1.6. Ja? Und zwar war ich auf einer Abrissparty. Abrissparty, also das war irgendein altes Haus? Genau, und das wird abgerissen und da helfen dann so Leute mit und dafür gibt's Kaffee und Kuchen und dann wird gegrillt und... Ach so, die Leute helfen beim Abreißen mit. Genau. Ich dachte, es wäre so die letzte ultimative Party in dem Haus und danach wird das abgerissen. Nee, die helfen auch ein bisschen mit. Ach so. Ja, und... Es war ein Einfamilienhaus oder ein größeres Haus? Ja, das war so ein Haus und dann war da so ein Vorbau und der sollte halt weg. Ja. Und da haben wir dann mitgeholfen, haben Steine geschleppt. Das war die Chefin von meiner besten Freundin, ja, wo wir das veranstaltet haben. Mhm. Und dann stand ich da an so einem Platz halt, hinter so einer Mauer. Mhm. Und der eine junge Mann hatte mich nicht gesehen und hat die Mauer eingerissen und die ist auf mich raufgefallen. Mhm. Ja, es war nicht so angenehm. Übel. Ja. Eine ganze Mauer ist an dich rangefallen. Also so ein Stück der Mauer ist so richtig auf mich rauf von hinten. Ich habe es auch nicht gesehen. Und du bist runtergefallen wahrscheinlich? Ich bin runtergefallen, genau. Und die Mauer, und die lag ja dann auf dir, die Mauerstücke und die Steinstücke lagen auf dir. Mhm. Genau. Warst du bewusstlos? Nee, gar nicht. Ich habe gelacht. Du hast gelacht? Ich stand total unter Schock. Mhm. Ich stand total unter Schock. Wie schwer warst du verletzt? Ja, also am Anfang habe ich gedacht, gar nicht so schwer. Es war ein bisschen blau mein Bein, so vom Fuß, der ganze Fuß, das Knie halt, also bis zum Knie. Dann sind wir reingegangen, haben das dann auch gleich gekühlt und zwar total lange auch gekühlt. Mhm. Der junge Mann kam auch noch an, hat sich noch entschuldigt und meinte, ich habe dich nicht gesehen, es tut mir leid. Mhm. Ein bisschen doof gelaufen, weil ich stand da wirklich schon fast 1,5 Stunden an derselben Stelle. Mhm. Und dann sind wir dann irgendwann nach Hause gefahren, kurz danach, weil ich auch wirklich keine Lust mehr hatte. Mhm. Und dann zu einer Freundin, wir wollten abends noch in eine Disco und halt, wollten uns dann halt fertig machen. Dann habe ich mich halt so ausgezogen, dann war das Bein dann halt schon ziemlich schwarz. Mhm. Also die Verletzung bezog sich hauptsächlich aufs Bein. Ja, auf mein rechtes, genau. Aber also richtig so Fuß bis zum Knie war schwarz. Schwarz? Mhm. Schwarz. Mhm. Es war pechschwarz. Es war total heftig. Mhm. Da hatte ich vor lauter Schock dann meine Freundin gerufen, meinte so, oh, Nicolina, komm mal her. Mhm. Voll schlimm. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und dann war da auch ein Arzt und der hat das auch gleich richtig diagnostiziert und hatte gesagt, oh, das könnte eine Peroneuslähmung sein, wenn du Pech hast. Wenn das nicht besser wird, komm mal wieder. Mhm. Dann bin ich nächsten Tag wieder hin. Weil es wurde halt nicht besser. Ich hatte auch kein Gefühl mehr am Bein. Also und es blieb schwarz auch über Nacht? Ja, es blieb schwarz. Und dann bin ich wieder ins Krankenhaus abends, weil vorher konnte sie mich nicht fahren, meine Freundin. Ja. Und dann war da eine Ärztin, die hat mich erstmal angemeckert, was ich dann um diese Uhrzeit noch halt im Krankenhaus mache. Mhm. Es wäre ja nur für Notfälle. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich mache mir halt Sorgen um mein Bein. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe immer noch kein Gefühl. Und ich sollte halt wiederkommen. Und die meinte so, ich sollte mich nicht so pissig anstellen, es sei ja nur ein Bluterguss. Nette Ärztin. Also sie war sehr freundlich, das muss ich auch sagen. Toll. Also war mega klasse. Was ist aus dem Bein geworden? Aus dem Bein ist geworden, dass ich dann versucht habe eben, ich war dann beim Neurologen, bin von da aus gleich ins Krankenhaus gekommen, sollte am Abend dann noch operiert werden, Notoperation. Mhm. Dann hatte ich aber gesagt, weil ich natürlich auch Angst hatte, ich habe zu viel gegessen, das geht nicht und so. Ja. Dann wurde ich gleich am Morgen danach operiert. Ja. Das war aber auch erst alles eine Woche nach dem Unfall, weil kein Arzt mich irgendwie angenommen hat, weil die meinten, naja, so schlimm kann das ja wohl nicht sein. Mhm. Ja, dann lag ich 14 Tage im Krankenhaus, bin nach dem Krankenhaus dann nach Hause. Mhm. Das Gefühl war immer noch nicht da, Operation hat nichts gebracht. Ja. Das Bein war fast 3 Wochen auch immer noch genauso blau fast. Ja. Und dann kam ich in die ambulante Reha. Ja. Die habe ich jetzt nicht mehr bewilligt bekommen. Jetzt mache ich mal einen Schnitt. Ja. Und gehe in die Jetztzeit, nach heute. Ja. Was ist jetzt mit dem Bein im Moment? Nichts. Genau dasselbe wie vorher auch. Ich war gestern beim medizinischen Dienst. Wie genau dasselbe wie vorher auch? Also es hat sich in all den jetzt in den ganzen Monaten nichts verändert? Es ist nur nicht mehr blau. Mhm. Außer wenn manchmal das Wetter umschlägt. Aber sonst ist es normal. Sieht's aus. Es sieht normal aus, aber du hast in den Beinen kein Gefühl. Ich habe kein Gefühl, der Fuß hängt runter. Mhm. Ich kann nicht richtig laufen, nur mit einer Schiene. Ja. Ja. Und jetzt bist du wie viel mal operiert worden? Einmal erst. Einmal. Und es bringt nichts mehr, haben die gesagt. Und was ist da jetzt passiert genau? Kann man das denn erklären und diagnostizieren? Ja, die Nerven. Die Nerven sind beschädigt. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Und das kann man auch nicht chirurgisch wieder irgendwie flicken. Das ist nichts mehr. Mann, und das alles wegen einer Abrissparty. Wegen einer Abrissparty, ja. Und vor allen Dingen, du hast das am Anfang gar nicht ernst genommen, ne? Nee, ich wusste noch nicht mal am Anfang, was das ist. Mhm. Ich bin mitgekommen, meine Freundin sagt, oh, komm doch mit. Und ich kam da auch total, ja, normal angezogen, alle in Kleiderklamotten, ich total normal angezogen. Nee, ich meine, du hast das gar nicht ernst genommen, die Verletzung im ersten Moment, Anfang, ne? Nee, ich war voll geschockt, also. Ja. Wobei, das sich schon schlimm anhört, wenn man hört, dass das Bein ganz schwarz war. Ja. Ja, das ist schon immer ein Zeichen. Ja, aber ich hatte ja keine Schmerzen. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist ja wirklich nur ein Bluterguss, wie die Ärztin gesagt hat. Und das geht weg halt, ne? Wenn du jetzt dich fortbewegst, kannst du richtig gehen? Kannst du doch gar nicht wahrscheinlich. Nein. Sondern? Du humpelst so, oder wie? Man gewöhnt sich ja an alles, sagt man ja so leicht. Mhm. Am Anfang bin ich ziemlich oft hingefallen, hatte auch ziemliche Blessuren manchmal im Gesicht und so. Mhm. Und am besten mit Schiene, dann kann ich einigermaßen normal gehen. Ja. Zwar nicht sehr lange. Gibt es denn da jetzt irgendeine eine Versicherung, dass du da ein bisschen Geld... ja, das ist ja noch der Hammer. Also wir hatten dann auch mit meiner Anwältin gesprochen, das läuft jetzt alles über einen Anwalt. Ja. Und die Chefin von meiner Freundin, wo die Abrissparty ja stattgefunden hat, sagt jetzt, das wäre gar nicht so gewesen. Sie hätte mich ermahnt, ich sollte da weggehen. Dadurch steht Aussage gegen Aussage und ich kann anscheinend nichts erwarten. Und so geht's dann los, ne? Dann hat man schon die körperlichen... Schwierigkeiten und dann kommen auch noch... Auch seelische natürlich. Ja, natürlich, klar. Vor allen Dingen, wenn du jetzt auch noch die Diagnose bekommen hast, dass da nichts zu machen ist. Das heißt, haben jetzt gesagt, sie geben mir noch... wie gesagt, ich war gestern im medizinischen Dienst. Mhm. Und sie haben gesagt, sie geben mir jetzt noch 3 Monate. Mhm. Wenn in den 3 Monaten nicht wesentlich was sich von alleine verbessert hat, dann muss ich mir einen neuen Job suchen. Mhm. Was genau machst du für einen Job? Ich bin Friseurin in der Ausbildung. Ach so, ich werde jetzt im 3. Lehrjahr. So, und da stehst du viel rum, musst viel rumlaufen und das kannst du dann vergessen. Ich kann es vergessen. Mann, wie ärgerlich, ne? Was du sicher schon oft gedacht haben, wäre ich doch bloß nicht dahin gegangen. Doch oft, jeden Tag. Ja, aber so kann man natürlich, so kann man es nicht rückgängig machen, ne, durch solche Gedanken. Nee, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll, ne? Ich würde dir schon raten, also, dass man so schnell nicht aufgeben sollte, auch wenn der eine Arzt oder wenn auch 2 Ärzte sagen, da kann man nichts mehr machen. Ich würde schon an deiner Stelle rumrecherchieren, hören, wo es Fachleute gibt, die sich genau mit diesen Nervenproblemen beschäftigen und noch andere Ärzte aufsuchen. Vielleicht kann man ja doch noch... Ich war bei zig Ärzten. Ich war bei so vielen Ärzten. Ich war bei zig Ärzten. Ich war bei sämtlichen Neurologen. Glaube ich nicht. Wenn du das... Ich war hier in der Gegend überall. Mhm. Ich bin sogar nach Hamburg gefahren und war dann da in einem Krankenhaus, hatte ich angerufen vorher. Mhm. Und da hatten die gesagt, nee, sie sind ja nicht privat versichert. Mhm. Das ist auch so eine spezielle Klinik. Ich mache mal einen Vorschlag. Wenn jemand zugehört hat, der vielleicht eine sehr gute Adresse hat, irgendwo in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Ich könnte hinkommen, aber gerne. Naja gut, das wird sich ja arrangieren lassen. Der deine Krankengeschichte jetzt gehört hat, dann möge derjenige uns bitte schreiben oder faxen und wir erreichen das natürlich an dich weiter. Das wäre super. Drück mir die Daumen, dass irgendwas kommt und ich wünsche alles Gute und toi toi toi. Dankeschön, Domian. Tschüss. Und toi toi toi für deine Sendung. Danke, Vanessa. Tschüss. Ja, tschüss. Renate, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Renate. Hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Mein Mann hat vor einem halben Jahr den Freitod gewählt und ich kam damit nicht zurecht. Und in der Zeit hat mir sein Bruder sehr stark geholfen und nun habe ich gemerkt, dass ich mich in seinen Bruder verliebt habe und kommt damit wiederum auch nicht zurecht. In den Schwager. Ja, genau. Wie lange warst du zusammen mit deinem Mann? Wie lange kanntet ihr euch? Oder wie lange war? 8 Jahre. 8 Jahre. Habt ihr Kinder? Nein. Und er hat sich vor einem halben Jahr das Leben genommen? Er hatte Freitod gewählt. Wie hat er das gemacht? Er hat sich erhängt. Hast du ihn gefunden? Nein, er ist aus unserem gemeinsamen Betrieb raus, ohne ein Wort, hat sich verabschiedet und ich habe ihn dann nach einer Zeit vermisst, weil das Geschäft weiterging und habe mit der Familie rumtelefoniert und wiederum hat die Polizei angerufen und ein Jogger hat ihn dann gefunden im Wald. Im Wald erhängt? Ja. Musstest du ihn später identifizieren auch? Nein, das hat mein Schwiegervater und mein Schwager gemacht. Hat er irgendetwas hinterlassen? Nein, überhaupt nicht. Gar nichts? Er ist ohne Wort zu sagen aus dem Betrieb raus und ist so weggefahren. Haben morgens noch zusammen gelacht im Betrieb mit den Angestellten, zusammen gefrühstückt, es war alles in Ordnung. Und dann hat er sich hat Arbeit angefangen, hat sich wortlos umgedreht, hat sich umgezogen, ist weggefahren. Hattet ihr denn irgendwelche Schwierigkeiten in der, wir in der haben Beziehung? Weder finanzielle Schwierigkeiten noch in unserer Beziehung. Ich habe mal zu ihm gesagt, ich glaube, der Betrieb, das wächst mir alles über den Kopf. Da hat er noch kurz vorher zu mir gesagt, Schatz, mach dir keine Sorgen, ich schaffe das für uns beide. Ist man da als Partnerin nicht abgrundtief fassungslos, wenn so etwas passiert? Da müssen ja enorme Dinge vorgegangen sein in deinem Mann, die du nicht mitbekommen hast. Hat keiner mitbekommen. Immer wenn man ihn gefragt hat, hat er gesagt, nee, es ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Aber er war also kein Mensch, der über Probleme geredet hat. Aber es haben schon Leute gefragt. Es gab Anzeichen. Nein, überhaupt nicht. Nee, weil du gerade sagtest, immer wenn jemand gefragt hat. Nein, wenn man mal gemerkt hat, dass er irgendwie stiller war oder ein bisschen niedergeschlagen, hat er einfach nur gesagt, er wäre ausgepowert. Ja, aber dennoch, meine Frage, gerade wenn man gar kein Signal bekommen hat, und so nah, du warst ja nur der nächste Mensch an ihm halt dran. Ist man da nicht unglaublich geschockt? Man ist durch den Tod ja schon so geschockt, aber durch einen Freitod? Ja, man macht sich Vorwürfe, ob man alles gemacht hat, ob man irgendwelche Signale nicht verstanden hat, natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass du endlos spekulierst und Spekulationen schon... Ich bin vielen Spekulationen ausgesetzt worden, ja. Von außen? Von dem Umfeld, ja. Inwiefern? Von bis über beide Ohren verschuldet durch den neu aufgemachten Betrieb, bis wir standen vor der Scheidung oder ich wäre fremdgegangen. Es gibt viele Spekulationen. Gut, das ist jetzt von außen. Das ist dann noch schlimm und übel, wenn man das auch noch ertragen muss. Aber ich denke, dass du ganz persönlich in deinen einsamen, stillen Stunden nach dem Tod deines Mannes darüber nachgedacht hast, was war denn los mit ihm? Hast du irgendeine Idee, eine Fährte? Nein, überhaupt nichts. Hat keine. Überhaupt nichts. Und ich meine auch, es wären keine Anzeichen da gewesen. Bist du traurig? Ja, unendlich traurig, natürlich. Wer wäre das nicht? Weißt du, warum ich das frage? Weil du so ganz sachlich darüber redest. Ganz, als würdest du über irgendeinen Fall aus der Nachbarschaft erzählen. Wie kommt das? Dadurch, dass ich selbstständig bin und mit vielen Leuten rede, mit vielen Leuten Kontakt habe, schätze ich mal, dass es daher kommt. Und ich bin eine Kämpfernatur. Und du lässt auch so die Gefühle nicht so hoch wahrscheinlich, oder? Nicht, wenn andere Leute dabei sind, die mir fremd sind, nein. Jetzt hat sich seitdem in diesem halben Jahr der Schwager sehr um dich gekümmert. Genau. Wie war das Verhältnis früher zu dem Schwager? Ja, normal, wie Schwager und Schwägerin. Ja. Nichts Besonderes. Ja. Ist der Schwager denn Single? Ist er alleine oder hat er auch eine Familie? Ja, seit langem alleine. Seit langem alleine. Und du bemerkst jetzt, dass du eigentlich mehr für ihn empfindest als nur ein Verwandter, ein verwandtschaftliches Gefühl. Ja. Ist es bei ihm genauso? Das kann man nicht sagen, das weiß ich nicht. Er kümmert sich viel um mich, kümmert sich auch privat jetzt mehr um mich, aber irgendwelche Anzeichen sieht man nicht. Das heißt, es ist nichts ausgesprochen, es gab auch noch keine Annäherung, irgendeine Zärtlichkeit oder so, die über das Normale, sag ich mal, hinausgeht? Nein. Meinst du, dass er das interpretieren könnte, dass du diese Gefühle hegst für ihn? Ich weiß es nicht, ob es nur deswegen ist, weil sein Bruder mich verlassen hat oder ob er auch irgendwelche Gefühle für mich hegt. Ist natürlich auch sehr schwer zu sagen. Das ist noch so frisch alles. Ja, und vor allem bin ich mir auch nicht sicher, ob ich vielleicht nicht alleine sein kann oder wegen dem Tod von meinem Mann, ob ich jetzt nicht... Ja, wie soll man das suche, klingt blöd, aber... Nee, das ist ein absolut richtiger Hinweis. Das ist wirklich so frisch, auch bei dir, dass du vielleicht diese Gefühle gar nicht richtig zuordnen kannst. Ne? Ich bin keine 16 mehr, also ich weiß schon, was Verliebtheit ist und wenn man sich dann... Wenn man sich ein bisschen mehr als verliebt, also das kann ich doch schon unterscheiden. Ja, aber du bist ja nicht ganz sicher. Du würdest jetzt nicht so ganz selbstbewusst sagen, ich bin in diesen Mann verliebt. Weil du so irritiert bist nach all dem, was passiert ist, emotional. Ne, kann man sagen. Ja. Wie war denn die Ehe mit deinem Mann, die Zeit mit deinem Mann? Es war eine sehr arbeitsreiche Zeit, aber auch eine wunderschöne Zeit. Wir waren 24 Stunden am Tag zusammen. Dadurch, dass wir den Betrieb zusammen gemacht haben, vorher auch selbstständig waren. Jetzt hast du interessanterweise gesagt, es war eine arbeitsreiche Zeit und es war eine schöne Zeit. Ja. Du hast nicht gesagt, es war eine schöne Zeit. Naja, und wir haben auch viel gearbeitet. Ja, weil die arbeitsreiche Zeit jetzt eben die frischeste Zeit ist. Warst du glücklich mit deinem Mann? Ich war sehr glücklich mit meinem Mann. Mhm. Ich habe auch nach den 8 Jahren, wenn ich ihn angeguckt habe, habe ich das Gefühl gehabt, mein Herz macht einen Hüpfer vor lauter Freude, weil ich so verliebt war. Wie hast du dann so die ersten Tage verkraftet, als die Beerdigung anstand, als die Beerdigung war? Ich kann mich daran gar nicht richtig erinnern. Ja, ich habe Gespräche wie durch was, Erinnerungen wie durch Milchglas, das kann man nicht erklären, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es überstanden habe. Und du sagst, ihr habt eine Firma, du hast sie wahrscheinlich auch absolut zugeknallt mit Arbeit, ne? Um alles am Laufen zu halten. Ja, ich habe teilweise nur 3 Stunden geschlafen, ja. Ja, das ist jetzt eine Frage mit dem Schwager. Hast du in dir auch moralische Bedenken, dass du sagst... Selbstverständlich, auch den Schwiegereltern gegenüber. Der Schwiegereltern gegenüber, der Nachbarschaft gegenüber... Nee, das tangiert mich nicht, nein. Ja. Familie, den Rest der Familie auch nicht. Ja, Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Also es kann wirklich sein, ich halte das für möglich, Renate, dass aufgrund dessen... das Unglück ist noch sehr frisch. Es ist ein halbes Jahr erst her. Du bist eine Frau, die ihre Gefühle sehr, sehr, sehr in den Keller steckt. Das glaube ich, so wie ich dich ja schon kennengelernt habe. Ja, wie gesagt, Fremden gegenüber, ja. So, genau. Und die sehr stark ist und die sich sehr im Griff hat, sagen wir es so. Da ist eine Einordnung, glaube ich, sehr schwer in der jetzigen Situation, was du wirklich für diesen Schwager empfindest. Ich würde das Ganze einfach noch eine Weile laufen lassen und es beobachten. Seid gut miteinander, verkehrt miteinander, sei froh, dass du ihn hast, dass er dich tröstet, dass er zu deiner Seite steht. Und sollte sich dieses Gefühl, was sich jetzt bei dir andeutet, verfestigen in den nächsten Monaten, ich finde es moralisch nicht verwerflich. Wenn ihr beide euch findet und du eine Liebe findest wieder in diesem Mann und er zu dir vielleicht sogar auch, ist dagegen nichts einzuwenden, finde ich. Ja, das Problem wäre aber dann, wenn ich ihm nach einiger Zeit gestehen würde, dass ich in ihn verliebt wäre und er nicht genauso für mich empfinden würde, dass das einen Bruch geben würde. Und davor habe ich dann auch Angst. So, und deshalb sage ich ja, du lass mal noch ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht kriegst du ja auch noch Signale von ihm, die in diese Richtung deuten. Vielleicht kriegst du aber auch Signale von ihm, die überhaupt nicht in diese Richtung deuten. Und dann würde ich den Mund halten an deiner Stelle. Daher jetzt auch der Trick mit der Zeit. Wenn du jetzt noch einige Monate vergehen lässt, kannst du dich besser beobachten und einordnen. Und du kannst ihn besser beobachten und auch einordnen. Ich würde jetzt überstürzt überhaupt gar nichts machen. Alles klar. Eine starke Frau, ich mag das schon. Es geht alles zack, zack. Nein, in Wirklichkeit geht das nicht zack, zack. Enttäuscht. Weinst du? Viel, wenn ich alleine bin. Auch in Anwesenheit von dem Schwager? Nee, nur am toten Sonntag, als wir zusammen in der Kirche waren. Sonst, ja, bei der Beerdigung. Sonst eigentlich nicht. Weil er auch ein sehr starker Mann ist und eigentlich seine Gefühle auch nicht zeigt. Und wie über meinen Mann... sehr, sehr selten reden und wenn dann nur oberflächlich. Er blockt das gleich ab. Ja, ja. Warte einige Monate und gucke und beobachte dich. Mach ich. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Renate. Jo, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Ilonka, stimmt das? Ja. Ilonka. Das klingt so russisch. Ist das russisch? Nee, das ist tschechisch. Tschechisch, Ilonka. Schön. Um was geht's? Über das Problem, das mein Ex-Freund jetzt mit mir hat. Was hat denn dein Ex-Freund? Hat ein Problem mit dir? Ja. Nämlich? Weil ich erst wo er sich von mir getrennt hat, habe ich erst entdeckt, was für ein Schwein er die letzten 12 Jahre war. Also ihr wart 12 Jahre zusammen? Wir waren 12 Jahre zusammen. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt? 2 Monate. Sehr frisch noch. Und jetzt entdeckst du erst, was für ein Typ er so ist. Was für ein Charakter er hat. Nee, das hat er mir direkt bei der Trennung gesagt. Was hat er denn da gesagt? Dass er mich die letzten 12 Jahre nur gehabt hat, zum Arbeiten, damit ich seine anderen Liebchen finanzieren kann. Wie bitte? Er hatte nämlich noch seine Frau und ein paar andere Freundinnen. Seine Frau? Also er war verheiratet? Ja, aber das wusste ich vorher. Das wusstest du vorher, aber du warst der Auffassung, dass er getrennt ist von der Frau. Nee, ja, von Tisch und Bett so, ja. So, aber die waren noch verheiratet auf Papier. Ja, aber dennoch hatten die beiden auch im Bett was miteinander? Nee, das nicht. Das nicht? Nee, das schon ewig nicht mehr. Aha. Nur dafür hatte er es dann mit 3 und 4 andere Frauen gleichzeitig. Also, er hat neben dir 3, 4 andere Frauen gehabt in den 12 Jahren. Ja. Und welche Rolle hat jetzt seine Ehefrau gespielt? Waren das finanzielle Sachen, dass er sie unterstützt hat? Ja, er hatte gebaut und wollte sich von ihr nicht scheiden lassen, damit er sein Geld nicht an seiner Frau verliert. Mhm. Weil dann hätte er das Haus verkaufen müssen. Also, im Klartext, du warst bis 12 Jahre bei einem Betrüger gewesen. Aber richtig betrogen worden. Richtig belogen und betrogen worden. Und dieser Mann hat dir vorgetäuscht, dass du die Einzige in seinem Leben bist. Genau. Das hat er dir gesagt, als ihr euch getrennt habt. Und jetzt, wo er sich von mir getrennt hat, am 27. September, hat er mir das, wo ich dann fragte, er kam nämlich hier angefahren bei mir, hat gesagt, kommst du runter ins Auto, dann fahren wir ein bisschen. Und dann während der Fahrt hat er auf einmal gesagt zu mir, bereite dich darauf vor, dass du mich nach heute nie wieder siehst. Ich natürlich direkt hier, wie bitte? Was habe ich dir getan? Gestern haben wir noch gebumst und da war die Welt noch schön und heute will sie von mir trennen. Was habe ich verbrochen? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe genug von dir. Ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ich habe Geld genug, um die anderen Mädchen zu finanzieren. Es reicht. Ich habe die Schnauze voll von dir. Das ist ja unglaublich. Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Und du sahst, wie erstarrt wahrscheinlich dein Auto. Ja. Ja, also ich war... Wie geht man denn damit emotional um, wenn man sich vorstellt, man hat letztendlich die letzten 12 Jahre, hat man... vergeudet. Völlig vergeudet. Man hat die in die Gosse geschmissen. Ich habe ihm, Schönstens, ich habe ihm 12 Jahre lang gesagt, wenn du mich betrügst, ist Schluss. Wenn du mir das vorher sagst oder beichtest, ich sag, dann könnte ich das sogar noch eventuell verzeihen. Ich sage, aber lass es mich um Gottes Willen nicht selber entdecken, dass du mich hintergehst. Aber er hat es dir ja gesagt, aber er hat es dir zum guten Schluss gesagt, um dir auch nochmal einen richtig draufzugeben. Er hätte es dir ja gar nicht sagen brauchen, als er sich getrennt hat von dir. Eben, hätte mir ja gar nicht sagen brauchen. Das wäre ich jetzt nämlich nicht so durchgedreht, wie ich jetzt. Jetzt hast du mir gerade gesagt, am Anfang des Gesprächs, es geht darum, welche Probleme dein Ex mit dir hat. Was meinst du damit? Weil ich mich jetzt räche. Du rächst dich. Aber wie? Sagt sie mit einem süffisanten Lächeln. Was machst du? Was willst du machen? Das ist kein süffisantes Lächeln, das ist ein Big Smile bis hinter beide Ohren. Ja, erzähl mal, was du vorhast oder was du machst. Ich habe ihm die Scheiben von unserem Geschäft vollgeschmiert mit Tapetenkleister. Also er hat ein Geschäft? Wir hatten ein Geschäft. Und da bist du jetzt raus? Ich bin raus. Das habe ich vollgeschmiert mit Tapetenkleister, aber so, dass es auch jeder gut sehen konnte. Ja. Nämlich an einem Wochenende, wo er nicht da war. Ja. Dann habe ich sein Auto mit Nivea-Creme von oben bis unten besprüht. Ja. Hat seine Mutter, die ist was älter, die habe ich einen Brief geschrieben und da drin erzählt, was ihr Sohn noch für Liebesmännecke ist. Meinst du, die fällt auch aus allen Wolken oder kennt die ihren... Nee, die kennt ihren Sohn so nicht. Ah ja. Also ich würde jetzt, mal sagen, die Geschichte mit dem Nivea und dem Tapetenkleister ist ja eher Pillepuh. Ja, sicher ist das Kind, aber es hat mich befriedigt in dem Moment. Aber mit der Mutter das zu offenbaren, das ist schon ein bisschen härter, finde ich auch gut, muss ich sagen. Ich habe ihr das Ganze genau geschrieben, Frau sowieso, sie haben immer gemeint, ihr Sohn wäre sowas Heiliges, aber ich sag ihnen mal, er hat mich mittlerweile verprügelt, er hat mir ein Ohr halb abgerissen, das ist genäht worden vor ein paar Wochen. Haben uns nämlich auch noch gefetzt im Geschäft. Achso, dieses, was du gerade erzählst, ist passiert, nachdem ihr getrennt wart? Ja, da bin ich nämlich drauf reingefallen, wo er hat mich angerufen gehabt nach 3 Wochen und meinte also hier, das mit der Trennung, da wäre doch nicht der feine englische 8 gewesen, er wollte mit mir reden und ich sollte bitte bis da kommen. Ja, ich natürlich irgendwie von hier, oh je. Er will sich entschuldigen, aber das ist nett. Und ich dahin. Und anstatt dass er sich bei mir entschuldigt hat, hat er noch mal ein bisschen tiefer reingerieben. Und dann hat er mir ein paar geklatscht. Mein Gott. Und dann bin ich so klein, wie ich bin, und habe ich ihn zurückgeklatscht. Also ich hatte zwar ein halbes Ohr weg, aber dafür hat er ein blaues Auge. Ilonka, wie soll es weitergehen? Hast du noch andere Aktionen in der Tasche? Oder naja, mittlerweile lasse ich ihn ja keinen Tag mehr in Ruhe. Ne? Ich war auf dem Finanzamt mittlerweile, habe ihn angezeigt, mich selbst damit auch. Weil ich habe ja all die 12 Jahre Schwarzgeld für ihn verdient. Und das war nicht so ein bisschen. Also Finanzamt läuft. Was noch? Ich habe seine Frau mein Tagebuch gegeben von den letzten 12 Jahren. ich rufe ungefähr jeden Kunden an, den ich noch habe, aus unserem Telefonbuch und mache ihn schwarz, wo es nur geht. Mhm. Welche Rolle hat denn, das habe ich immer nicht richtig verstanden, die Frau? Weil im Grunde genommen ist das nur eine bezahlte Haushälterin. Mhm. Kannst du denn da etwas bewirken, wenn du dieser Frau dein Tagebuch schickst? Na, ich habe ihn angerufen an dem Tag, wo ich wusste, dass seine Frau das Tagebuch jetzt hat und er noch im Geschäft ist, habe ich ihn angerufen und habe ihm gesagt, du musst dich nicht wundern, wenn du heute Abend rausfliegst zu Hause. Ah ja. Achso, er wohnt jetzt bei der Frau. Ja. Ja, also, verstehe. Also, du machst ihm rund um das Leben richtig schwer. Ich mache ihn zur Sau, wo es nur geht. Und dein Ziel ist, dem das Leben zur Hölle zu machen? Ich habe zu ihm gesagt, wo das hier mit der Prügelei war. Mhm. Er hätte mir alles genommen, was mir im Leben wichtig war. Mhm. Und das werde ich jetzt mit ihm auch machen, egal wie. Mhm. Nur ich pack wohl auf, weil so raffiniert ist er. Ruft mir nämlich jedes Mal der Polizei. Mhm. Weißt du, Ilonka, ich kann das wirklich völlig verstehen, dass man allen Zorn dieser Welt hat, wenn man 12 Jahre so belogen und betrogen wurde. Ich kann es nicht verstehen. Doch. Ich habe nämlich immer gedacht, ich bin ein realer Mensch. Nein, ich kann dich verstehen, dass du allen Zorn der Welt hast, nachdem du so betrogen wurdest. Das meine ich damit. Ich finde auch nachvollziehbar, dass man da Rachegefühle hat und dass man da auch irgendwie aktiv ist. Sei nur vorsichtig, dass du dir selbst mit diesen ganzen Racheaktionen, die du jetzt da noch vorhast, dass du dir selbst nicht auch noch zusätzlich schadest. Das mache ich doch. Ja, das ist aber schlimm, dass du dich dadurch noch mehr reinreitest. Ich schlafe ja keine Nacht mehr. Das ist immer das Schlimme an solchen Sachen, dass man selbst davon aufgefressen wird. Ich bin mittlerweile von 84 Kilo auf 60 Kilo runter. Weißt du, und das ist es dann wiederum auch nicht wert, dass du da, du hast schon einen Teil deiner Vergangenheit diesem Mann opfern müssen, aber noch deine ganze Zukunft auch noch. Du darfst dich nicht zu sehr kaputt machen damit. Ich habe mich ja wegen ihm von meiner Familie, ich habe ja in Holland gewohnt, vor dass ich ihn kennengelernt habe. Ich habe mich wegen ihm von meiner Familie, von meiner Freunde, von meinem alten Beruf alles getrennt. Ja, das ist unermesslich, wenn man 12 Jahre... Meine Mutter will heute nichts mehr von mir wissen. Du stehst vor einem Scherbenhaufen. Aber wie? Und nicht nur emotionell, sondern auch finanziell. Weißt du, Ilonka, ich würde gerne, dass wir dich nochmal anrufen und doch noch über einige Sachen reden, damit du es nicht zu toll und doll treibst mit der Rache, also aus Eigenschutzgründen, um dich zu schützen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nämlich selbst, manchmal geht das tagelang gut, dann sitze ich hier in meiner Wohnung, knisper vor mich hin und dann irgendwie, ich brauche bloß einen Namen im Fernsehen zu hören, neben sie. Dann kommt so eine Wut in mir auf. Ja, kann ich gut verstehen. Dann fahre ich dahin auf meinem Roller, das sind 10 Minuten vor hier, und stehe wirklich mit einem Stein in der Hand vor dem Geschäft. Und du darfst jetzt keine Sachen, ich sag's jetzt mal so, du darfst keine Dummheiten jetzt machen. Eben, und genau, da habe ich Angst. So, und genau darüber werden wir gleich reden. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Okay. Okay, danke, Domian. Tschüss, Ilonka. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Angelika, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Angelika. Hallo. Dein Thema? Mein Thema, SMS-Liebe. SMS-Liebe? Ja. Geht das? Wusste ich bis dahin auch nicht, aber seit dem 25.10. ja. Wie jetzt? Was heißt SMS-Liebe? Nur per SMS sich verlieben in jemanden? Am Anfang ja. Jetzt auch telefonisch. Jetzt auch telefonisch? Ja. Ich kann mir das so schlecht vorstellen, dass man nur, wenn man jemanden überhaupt nicht kennt... Halt, wie hast du den kennengelernt überhaupt? Wie kam es zu dem ersten SMS-Kontakt? Ich wollte meiner Tochter eine Nachricht schicken und habe eine Nummer falsch eingegeben. Und ja, sie hat sich nicht gemeldet. Dann habe ich nochmal eine SMS geschickt und dann kam zurück, liebe Grüße waren nicht für mich, ich bin der Rainer. Also das war wirklich wie ein Lotto-Treffer, ne? Ja. Dann hat Rainer, und dann hast du aber nicht aufgehört, sondern hast dann Rainer... Ich hab mich bedankt, dass er mir das gesagt hatte. Und ja, dann hat er zurückgemailt, schöne Unbekannte, wie geht es dir? Und ja, ich habe darauf sofort reagiert. Dann das ist dann völlig verrückt. Ich habe das schon sehr oft gehört, sowas. Ich habe in meinem Leben, solange ich... solange ich das Mobiltelefon habe, noch nie fälschlicherweise eine SMS bekommen. Noch nie. So, dann hat er zurück. Dann habt ihr angefangen zu Sims und habt euch quasi per Sims kennengelernt ein bisschen. Ja, per SMS erst. Ja, das meine ich ja. Ja, er hat mich halt gefragt, ob ich verheiratet bin, glücklich verheiratet. Ja. Und die erste SMS habe ich dann geschrieben, ja, glücklich. Aber wenn ich glücklich gewesen wäre, wäre ich da gar nicht drauf eingestiegen. Ja, wie alt das ist er? Hat er? Er ist 53. 53, ja. Ja. Und ist er verheiratet? Nein, er ist geschieden. Er ist geschieden. So, wie lange? Er ist noch alleine. Wie lange? 18 Jahre ist er geschieden schon. Ja. Wie lange ging das hin und her per SMS? Also eine Woche SMS und dann hat er angefragt, ob er mich auch mal anrufen kann. Und da habe ich ihm sofort meine Nummer gegeben. Und ihr telefoniert seitdem miteinander? Er ruft mich an, ich ihn nicht. Ja. Lebt er sogar noch zufälligerweise in deiner Umgebung? Nein, nee. Er ist sehr weit weg. Sehr weit weg. Aber in Deutschland? Also ja, in Deutschland. Also etwa 400 Kilometer entfernt. Ja, so. Jetzt hast du, wie du es gerade gesagt hast, bist du in einer Ehe, in einer Beziehung. Ja. Hast du Kinder? Ja, vier. Vier Kinder. Und bist eigentlich nicht so zufrieden in der Ehe? Eigentlich noch nie. Warum? Was ich jetzt erst weiß. Ich weiß jetzt erst, was Liebe ist. Wie lange seid ihr verheiratet? 30 Jahre. 30 Jahre? 30 Jahre? Du bist 45? Ja. Ich bitte, wie geht das? Du hast mit 15 geheiratet? Ja, weil ich schwanger wurde. 30 Jahre? Also eine Kinderliebe ist das quasi. Wie, ist dein Mann auch in deinem Alter? Ein bisschen älter? Nee, der ist auch 53. Ist er auch 53? Da ist das dein da ist dein Ehemann quasi der erste und einzige Mann deines Lebens bisher gewesen? Ja. Und da das so jung anfing, war es nicht das Richtige, würdest du sagen? Nee, absolut nicht. Das Ganze ist auch irgendwie, ja, nur noch Hausmütterchen, nur noch für die Kinder da gewesen. Mein Mann ist halt Ausländer. Warum, wenn du so unglücklich oder so unzufrieden warst, bist du nicht gegangen? Das weiß ich heute selbst nicht. Einfach dieses, ja, das Gleiche. Gab es denn zwischendurch immer wieder so Tendenzen, dass du dachtest, ich gehe, ich muss gehen, ich fühle mich nicht wohl in der Ehe? Ja, ich habe vor 15 Jahren sogar schon mal die Scheidung eingereicht und heute bereue ich es. Dass du es nicht durchgezogen hast? Ja. Wie ist denn dein Verhältnis mit deinem Mann? Ist das nur eine routinierte WG oder gibt es schon... Routiniert, Sex zwar auch, ein-, zweimal höchstens die Woche und dann auch nur, ja... 0815. Ja, schlimmer wie das. Schlimmer. Also für dich ist es gar nichts. Für mich, absolut nichts. Da sind keine Gefühle beim Sex, gar nichts. Gab es denn schon mal Gefühle beim Sex mit deinem Ehemann? Ganz am Anfang, ja. Du hast auch... die ersten ein, zwei Jahre. Und dann ist das alles irgendwie weg gewesen. So, ja, er hat mich geformt. Ich war ein Kind. Er ist fast 10 Jahre älter. Ja, und... Klar, dann kann man verstehen, dass auch so eine Kleinigkeit, das ist ja wirklich eine Kleinigkeit, eine SMS, dass diese Kleinigkeiten einen Funke darstellen kann, der ganz viel in Brand setzt. Oh, nämlich eine Sehnsucht. Ich brenne lichterloh. Ja. Weil hast du jetzt deinem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also deiner SMS-Beziehung rein Wein eingeschenkt, richtig, wie die Situation in der Ehe ist? Ja. Und er vermittelt mir Gefühle, das ist Wahnsinn. Aber du weißt gar nicht, wie auch. Ich habe fast 100 Kilo gehabt vor 5 Wochen und ich habe jetzt 13,5 Kilo schon abgenommen. Ja, was die Liebe alles, auslösen kann, ne? Sonst lässt man sich vielleicht eher ein bisschen gehen und denkt, na, ist eh alles egal und dann ist man aufgeregt und ist konzentriert und weiß ich was alles. Nicht nur, ich will schön sein für ihn. Du willst schön sein für ihn. Das heißt, gibt es denn eine Überlegung, dass ihr euch mal seht? Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Sobald es seinen Dienstplan zulässt und er es mir das okay gibt, fahre ich hin. Ja. Ich will ihn unbedingt kennenlernen. Du hast aber noch kein Foto von ihm. Nein. Hast du da nicht Angst vor, dass er dir vielleicht überhaupt nicht gefällt? Nee. Für mich ist das Aussehen nicht wichtig. Ja. Das ist das Gefühl, das er mir vermittelt. Seine Stimme. Ja. Er hat so eine zärtliche, weiche Stimme, die streichelt den ganzen Körper. Und dein Körper hat so große Sehnsucht danach. Oh ja. Zärtlich, endlich mal wieder angefasst zu werden. Ja. Wie alt sind denn eure Kinder eigentlich? Die älteste 29 und die jüngste 15. 15, also die sind ja alle schon mal gut aus dem Größten raus. Das heißt, eigentlich stünde dem gar nichts so im Wege, dass du vielleicht ein neues Leben anfängst. Eigentlich nicht. Ne? Und du bist ja auch mal im Alter, wo man das durchaus noch kann mit 45. Nochmal richtig durchstarten. Ja. Ich würde es dir wirklich sehr wünschen, Angelika. Ich würde es dir so wünschen, ich kann mir gut vorstellen... Hat das eine Chance? Hat das wirklich eine Chance? Du bist so erfahren durch deine Sendung, da rufen so viele Leute an. Das ist natürlich jetzt sehr schwer zu sagen allgemein. Ja. Es hängt davon ab, wie dieser Mann ist, was dieser Mann darstellt, was er für dich ist und vor allen Dingen, was du für ihn sein könntest. Und wie ehrlich er es meint vor allen Dingen. Also ich bin der Meinung, er meint es ehrlich. Ja, genauso wie ich. Mhm. Er verlangt auch absolute Ehrlichkeit. Wovor ich dich nur warnen möchte, ist, dass du jetzt verständlicherweise durch deinen ganzen Frust, den du hast einstecken müssen in den letzten Jahren, dass du jetzt zu euphorisch da in diese neue Sache reinläufst. Das bringt er mich schon ziemlich runter davon auch. Ja, aber sei du auch vorsichtig. Ne? Das muss jetzt auch alles nicht überstürzt werden. Begucke dir diesen Mann ganz genau und trifft dich mit ihm, trefft euch vielleicht auch mehrfach und also ich meine damit, dass es wirklich eine vorsichtige Annäherung gibt und dann kann das durchaus eine Chance haben. Das kann wirklich deine Lebenschance sein jetzt für ein neues Leben. Denn unter den Umständen weiterzuleben, das halte ich auch nicht für richtig und gut, wie du es gerade geschildert hast. Da musst du raus. Und wenn weißt du, Angelika, und wenn es nicht mit diesem neuen Mann klappt, selbst dann würde ich sagen, raus aus der Ehe. Auf jeden Fall raus. Dann geht es dir alleine wahrscheinlich immer noch 10-mal besser, als in der Gemeinschaft mit dem Mann, mit dem du überhaupt gar nichts mehr anfangen kannst. Das sagen meine Mädchen auch. Ja. Das sind die einzigen, mit denen ich sprechen kann. Ja. Aber wiederum auch ein Glück, dass du sie hast, ne? Und dass du mit denen reden kannst. Also ich würde mal sagen, lass es langsam angehen. Freu dich, dass das Glück dir so hold war, dass sich das so ergeben hat mit der zufälligen SMS. Und dann mal gucken. Er hat mir auch von deiner Sendung erzählt. Hat er? Ja. Dann grüß ihn auch herzlich von mir. Vielleicht guckt er heute auch. Vielleicht guckt er heute. Vielleicht. Er wollte es. Also, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Angelika. Danke. Dass du vielleicht in einem Jahr schon in einem ganz anderen Lebensabschnitt stehst und dass es dir viel besser geht. Das wäre toll. Alles Liebe, alles Gute. Danke, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Florian. Ja, hallo. 19. Ja. Na? Na, also ich muss erstmal sagen, deine Sendung ist tierisch klasse, ne? Ich danke dir. Ja, ich bin totaler Fan von dir. Voll. Ja, mein Problem ist, ich habe eine Freundin, seit circa 2 Monaten sind wir zusammen. Und beim zweiten oder dritten Mal hatten wir, beim Sex kriegt sie so eine Art Verkrampfung. Oder so eine Spannung und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es ist so eine Art Krampf und es läuft überhaupt nicht mehr so richtig. Das heißt, wenn ich versuche, in ihr einzudringen, so 2-3 Mal, dann ist es so eine Art Krampf. Ja. Und dann müssen wir aufhören und ja. Ja. Also ich bin auch ihr zweiter Freund. Wie alt ist sie? Sie ist 17. 17. Zweiter Freund erst. Hatte sie denn vorher mit dem ersten Freund, gab es da richtige sexuelle Erfahrungen oder war das doch eher so ein vorsichtiges sich aneinander antasten? Ja, ich glaube, das war für sie das erste Mal so antasten, weil sie sagt, das war ihre große Liebe und. Also sie hat mit ihrem ersten Freund nicht richtig geschlafen. Doch, mit denen hat sie geschlafen. Das schon. Ja. Und auch wenn wir zusammen schlafen oder so, versuchen es, denn wir sprechen da auch nicht großartig drauf ein. Also dann lassen wir das und legen wir uns einfach hin und. Es spricht da, es klingt ja wirklich alles so, als sei das Mädel noch sehr vorsichtig, sehr verkrampft, sehr unsicher. Dass da irgendwie noch irgendwelche Blockaden sind. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es auch so, wenn ich jemand eine Nachricht schreibe oder so, ne, das ist so, dass, dann kommt eine Nachricht, ja, ich hab dich lieb und ich liebe dich und dann kommt irgendwann mal gar nichts und schreibe ich zurück, ja, ich dich auch, was machst du, dann kommt gar nichts und vielleicht ist sie auch zu jung, aber ich weiß, sie gehört zu mir, ne? Ja, also zu jung mit 17 würde ich mal nicht sagen, wenn du 19 bist und sie 17 ist doch eine ideale Kombination. Heißt das denn, dass du vielleicht auch ein bisschen zweifelst an ihrer Verliebtheit zu dir? Ich weiß nicht, doch, nee. Also sie sagt mir, dass sie mich liebt und ich habe volles Vertrauen zu ihr. Ja, aber du bist irgendwie so ein bisschen irritiert und hast das Gefühl, dass irgendwas nicht so stimmt. Ja, genau. Hättest du mehr so die Sehnsucht, dass sie ein bisschen euphorischer ist zu dir? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, das ist bei uns ganz anders. Wir wollten ja mal mit einem Arzt reden, aber irgendwie traue ich mich da auch nicht so richtig hinzugehen, weil das ist so eine Sache, ne? Und mit dem Arzt deswegen wegen der Probleme beim Geschlechtsverkehr zu reden. Ja, genau. Ich finde erstmal generell, ihr seid ja mal gerade erst 2 Monate zusammen, ne? Dass du so wie du sie schilderst, ist sie ja noch sehr vorsichtig und vielleicht auch unerfahren oder vielleicht auch so ein bisschen zaghaft. Kann ja sein, dass du ihr einfach auch ein bisschen mehr Zeit lässt und es vorsichtiger angehst und auch mit aller Zärtlichkeit dieser Welt sie verführst, um ihr auch zu zeigen, dass du nicht nur auf die schnelle Nummer aus bist, sondern... Nein, ist sehr wichtig. Mhm. Und dann wäre es schon durchaus mal zu überlegen, dass sie, da musst du ja nicht unbedingt direkt mitgehen, wenn sie das nicht möchte, dass sie mal zum Frauenarzt geht und sich einfach mal beraten lässt. Mhm. Ja, ich habe es ja auch so versucht, mal so, ich habe es mal gemacht, da kam sie zu mir und dann habe ich ja auch so mit Kerzenlicht und Rosen und so. Genau, ja. Und das habe ich ja auch gemacht, aber das ging wieder daneben. Ne? Mhm. Aber Geduld. 2 Monate und das Mädel ist noch jung und hat wenig Erfahrung. Mhm. Ich glaube, das ist der allerbeste Ratschlag, erstmal langsam, vorsichtig und alle Zärtlichkeit aus dem Hut zaubern, die möglich ist. Und sie vielleicht doch zu bewegen, auch mal ein intimes Gespräch mit dem Gynäkologen zu führen. Mhm. Ich glaube, das ist das allerbeste, was man im Moment machen kann, Florian. Mehr kann ich ja gar nicht sagen. Mhm. Na? Alles Gute. Ja, danke. Ne? Tschüss, Florian. Jetzt habe ich hier noch die Sandra, die ist 25. Ha! Sandra hat aufgelegt. Dann gehe ich hier zu Steffi und die ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Steffi. Ich bin ein klein bisschen nervös. Macht nichts. Ich habe angerufen und zwar hat es letzte Woche ein Mädel am Telefon, die sprach über Bulimie. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, klar, natürlich. Und dieser Satz, den sie gesagt hat, was ist daran denn unnormal, wenn ich mir manchmal den Finger in den Hals stecke, der hat mich doch sehr schockiert. Mhm. Ich bin jetzt 23, bin selber seit 9 Jahren essgestört. Mhm. Ich habe eine Mischform aus Bulimie und Anorexie, also Magersucht. Magersucht, genau. Das ist halt phasenweise bei mir. Und ich habe vor ein paar Jahren im Prinzip genauso gesprochen wie dieses junge Mädel. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt, die war 19 oder so, war noch sehr jung. Ja, die war jung noch. Mhm. Ja, die war noch sehr jung. Und es hat bei mir wirklich Jahre gedauert, ich erstmal realisiert habe, was mit mir eigentlich los ist. Ja. Weil wahrscheinlich auch, bis du es akzeptiert hast, ne? Das ja, klingt, natürlich, klingt, ja. Klar. Mhm. Ich weiß noch, mein Hausarzt war der Erste, der mich darauf ansprach, weil ich immer sehr dünn war, sehr schlank war, der dann knallhart zu mir sagte, mit Ihnen stimmt was nicht, irgendwas ist da nicht in Ordnung, das ist jetzt vielleicht 4 Jahre her. Und ich habe das total abgestritten. Ich habe gesagt, nein, Quatsch, Blödsinn, das ist völlig normal. Wenn du jahrelang so lebst, dann ist das normal. Es ist ein Teil von dir. Ja, ja. Du kannst ja, ja. gar nicht mehr anders. Mhm. Und du hältst es auch wahrscheinlich absolut geheim, ne? Von der gesamten Umwelt. Habe ich. Ja. Ich habe das absolut geheim gehalten. Und der Wendepunkt kam eigentlich Anfang dieses Jahres, wo ich einen absoluten Zusammenbruch hatte. Ich habe vorm Spiegel gestanden. Ich habe über einen aggressiven Anfall gekriegt, als ich mich im Spiegel gesehen habe, weil ich mich für so fett gehalten habe. Es war grässlich. Obwohl du wahrscheinlich spindeldürr warst. Ich war spindeldürr zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht 50 Kilo gewogen und ich bin über 1,70 groß. Ist ja verrückt. Also, du hast dich als ganz fett empfunden. Ich habe mich als ganz fett empfunden. Dein Selbstbild, das ist total gestört. Mhm. Ich finde mich auch jetzt noch fett. Ich wiege jetzt 55 Kilo. Und dieser Zusammenbruch hat bewirkt, dass du dir klar darüber geworden bist, dass du eine Krankheit hast. Dass da irgendwas nicht stimmt. Ach. Mein Ex-Freund, also mein damaliger Partner, hat zu mir gesagt, Steffi, bitte, stimmt was nicht. Mhm. Dieser Anfall, der war jetzt nicht völlig normal und ich möchte, dass du zu einer Ärztin gehst, zu einer Neurologin und dich beraten lässt. So, jetzt würdest du sagen, was sagst du heute von dir selbst? Du sagst, dass du eine Mischform hast aus Bulimie und Magersucht, erkrankt bist und bist du in einer Therapie? Ich bin in einer Therapie. Mhm. Ich bin dieses Jahr 10 Wochen in einer Klinik gewesen. Ja. Ich bin freiwillig reingegangen, weil meine Therapeutin mir das empfohlen hat, dass ich das machen soll. Ja. Hatte da eine sehr harte Zeit, weil ich auch sehr oft sehr stark rückfällig geworden bin. Weil die haben mir Medikamente gegeben, weil noch eine Depression irgendwie diagnostiziert worden ist. Und von diesen Medikamenten war ich auf einmal hoch auf 70 Kilo. Und stell dir mal vor, du fühlst dich eh schon fett und nimmst auf einmal so drastisch zu. Also das war alles. Drama ist das. Oh, das war grässlich. Das war furchtbar. Aber es hat ja nun so viele Jahre bei dir gedauert, bis du zu der Erkenntnis gekommen bist, ich bin krank. Ja. Was würdest du denn jetzt mit deiner langen Krankheitsgeschichte und mit dem, was du gerade auch mitmachst oder hinter dich bringst, so jungen Mädels, oder es gibt ja auch manchmal Jungs, aber eher sind es Frauen, raten, die mittendrin stecken? Was sollen die tun? Sie sollen einfach einsehen, dass sie krank sind, aber dass es nichts Schlimmes ist und dass man sich helfen lassen kann. Ich bin dann auf dem besten Wege und ich möchte eigentlich jedem jungen Mädel nur Mut machen, dass sie sich helfen lassen, weil es gibt Mittel und Wege und es ist verdammt nochmal nicht normal, sich den Finger in den Hals zu stecken. Absolut nicht normal. Und man muss sich auch nicht für diese Erkrankung schämen. Nein, ne? Das nein. ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele schämen sich dafür. Du glaubst gar nicht, wie viele das sind, was ich in der Klinik gesehen habe. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist ganz schlimm. Steffi, das war ein kurzes Gespräch, aber ich fand ein sehr effektives Gespräch. Schön, dass du da rangekommen bist und alles Gute und gute Besserung. Jo, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik. Gunther Paperitz, und unser Thema morgen heißt die Schattenseiten der Prostitution. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die indirekt oder direkt etwas mit Prostitution zu tun haben oder hatten und über die negativen Seiten, eben über die Schattenseiten, erzählen können. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, und ab 0 Uhr könnt ihr uns schon erreichen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.